Mutter, bleibe standhaft, ich bin im Dschihad. Trauer nicht um mich und wisse, er hat mich erwählt. Die Umma ist geblendet, doch ich wurde geehrt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Die Umma ist geblendet, doch ich wurde geehrt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Die Schreie wurden lauter, die Wunden nahmen zu. Die unerfüllte Pflicht, sie ließ mir keine Ruhe. Noch heute muss ich gehen, morgen wär's schon zu spät. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Noch heute muss ich gehen, morgen wär's schon zu spät. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Mich auf meinen Herrn verlassend, machte ich mich auf den Weg. Fi sabilillah, egal wohin es geht, egal wie weit die Wüste und egal wie hoch der Berg. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Egal wie weit die Wüste und egal wie hoch der Berg. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Mutter, siehst du nicht, was geschieht in Philistin? Mutter, hörst du nicht, die Bomben im Irak? Unsere Geschwister sind gefangen, darüber werden wir befragt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Unsere Geschwister sind gefangen, darüber werden wir befragt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Mutter, während deine Tränen tropfen, fließt das Blut im Shishan. Die Juden und die Christen sind hier im Khorasan. Man beleidigt den Propheten und man tritt auf den Koran. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Man beleidigt den Propheten und man tritt auf den Koran. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Mutter, wenn ich auf dem Schlachtfeld falle, dann glaub nicht, ich sei tot. Vielmehr bin ich lebendig an einem besseren Ort. In einem grünen Vogel fliegend werd ich von meinem Herrn versorgt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. In einem grünen Vogel fliegend werd ich von meinem Herrn versorgt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Mutter, bleibe standhaft, ich bin im Dschihad. Trauer nicht um mich und wisse, er hat mich erwählt. Die Umma ist geblendet, doch ich wurde geehrt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Die Umma ist geblendet, doch ich wurde geehrt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Ist geblendet, doch ich wurde geehrt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad.